Hey, come to cyberspace. Enter the cyberspace consumer. Hey, we are cyberpunks. Cyberpunks calling you. Cyberpunks are in. Enter world of electronics. Enter world of supersonics. Enter world of supersonics. Enter world of nucleonics. Enter world of logics. Enter world of optoelectronics. Enter world of ergonomics. Yes, world of economics. Enter world of bionics. Hey, come to cyberspace. Enter the cyberspace consumer. Hey. Interface world. Enter hyperbolic world. Enter multidimensional world. Enter quantum world. Motherfucker. Enter interference world. Enter random world. Enter transform world. Cyber Nun. Ein virtuelles Hörspiel im kybernetischen Raum der Megalopol Turing Epsilon von Friedrich Bestenreiner. Regie Norbert Schäffer. Im Knast hatten sie mir gesagt, ich soll in die Megalopole Turing Epsilon gehen. Dort Orleans treffen. Der hätte was für mich. Ein Job. Ich traf Orleans. Wer das war, lässt sich nicht mit ein paar Worten sagen. Irgendwas hatte er mit Disketten zu tun. Die Zusammenstellung der Implants erfolgt nach Ihrer Wahl unter unserer Beratung. Virtual Reality. Cyberspace. Unter anderem. Immerhin, er hatte was für mich, als ich ihm sagte, woher ich kam. Und wer mich empfohlen hatte. Hier ist Vorschuss. 20.000. Aber versuch nicht, mich zu linken. Denk nicht mal dran. Okay. Und nun zur Sache. Sowas schon mal gesehen. Sieht aus wie ein Expander. Wo sind die Federn? Es gibt keine Federn. Nur die Handgriffe. Etwas kleiner. Moment mal. Was dazwischen ist, siehst du nicht. Fast nicht. Im Laserlicht schon. Trikristalline Diamantfaser. Das Neueste. Ein Dreiviertelmeter. Macht eine Schlinge, wenn du es richtig hältst. So. In Spanien haben sie die Leute damit hingerichtet. Ist aber schon lange her. Einfach um den Hals und zugezogen. Gib acht, das Ding ist schärfer als alles andere. Eine Rasierklinge ist eine Bockwurst dagegen. Schick. Und wer oder was darf es sein? Katze, Hund, Goldfisch, männlich, weiblich, schwarz, weiß, normal, schwul? Und wo? Im Darwin-Distrikt. Du nimmst den Empty Epsilon Lift. Abwärts, mein Herr, jede Menge abwärts. Wollen Sie was erwerben, was Sie sonst nicht kriegen? Hier ist der Prospekt. du nicht hast. Was ganz Schönes. Abyss, Sie sind fremd hier. Sie müssen mir sagen, was Sie brauchen. Die Zusammenstellung der Implants erfolgt nach Ihrer Wahl unter unserer Beratung. Möchtest du es mal sehen? Mal anfassen? Na komm schon. Wir empfehlen als Grundausstattung die Implantation des Matrix-Simulators, das Honorar im Voraus. Ich kann Verschiedenes beschaffen. Dies und das. Achtung, minus 528. Kannst richtig die Sau auslassen, Mann. Die Operation dauert eine Stunde. Naturservice, wenn du willst. Mit allen Schikanen. Solchen und solchen. Sie sind vollkommen schmerzfrei und können anschließend nach Hause gehen. Und kommt dich billiger, echt. Wollt ihr noch ein Bier? Ich schon. Und einen kurzen. Aber mach den Krach weg. Oder leiser. Und gib mir ein Glas, das nicht kaputt ist. Ausnahmsweise. Ausnahmsweise. Chinook, solltest du mich die Zunge zerschneiden. Unser lieber Chinook. Aber ich sage dir, du musst mit der Zeit gehen. Chinook, Rainbow hat recht. Ewig machst du das nicht weiter. Bloß so. Mach doch. Was habt ihr denn? Bei dem Krach verstehst du dein eigenes Maschen. Okay, warum nicht gleich? Dein Bier und der kurze. Hast du wirklich kein Interesse, Chinook? Für was? Ach Mann, komm. Für den 2048er, sagte ich doch. Ist ein Paket. Kein Weihnachtspaket. Der 2048er ist jedenfalls drin. Und sonst noch was. Ich gebe es nur als Paket her. Aber Rainbow macht dir einen guten Preis, sicher. Ist ein Labormuster. Gibt's noch nicht im Laden. Hightech aus Germany. Schon mal was von gehört? Nee, ehrlich. Kennt ihr den da drin? Keine Ahnung. Aber er sitzt schon lange da. Das vierte Bier. Der schon lange da saß, das vierte Bier und der, von dem Queen keine Ahnung hatte, Das war ich. Ich musste mich umhören. Der Auftrag hier im Darwin District, den ich von Orleans übernommen hatte, war nicht einfach. Dreckig. Gefährlich. Den 2048er steckst du einfach ans Terminal. Du hast doch ein Terminal. Steckterminal. Okay, hab ich. Hab auch schon mal so ein Arschding dran gehabt. Ostware oder sowas. Ich hab geglaubt, ich wär verrückt. Wie Zahnweh, Halsweh und Scheißerei in einem. Vergiss das. Der 2.0 ist mit Störunterdrückung garantiert. Zero Feedback erhöht dein Reaktionsvermögen auf das Vierfache. Niemand hat das zurzeit. Noch. Nicht mit mir, Mann. Ich kenne einen, der hat mit sowas den Verstand verloren. Du weißt hinterher nicht, ist es dein eigener Verstand, der durchdreht, oder die Software? Hallo, wer bist du denn? Ich bin Sunday von der Morning Post. Ein Tintenfinger, na sowas. Okay, Sonntag ist es wieder soweit. Chinook, kennen Sie schon Ihren Gegner? Gut, der Job war nicht ohne. Aber hier im District bot sich vielleicht eine andere, ungefährlichere Möglichkeit, die meiner Art besser entsprach. Bin eigentlich kein Killer, auch kein Dieb. Und wenn ich schon mal einen umlege oder was klaue, dann nur für den unmittelbaren Eigenbedarf. Den Gegner heute schon? Das ist nicht üblich. Unsere Leser fragen immer wieder, was war mit Ihrem rechten Arm? Er spricht nicht gern darüber, Mann. Lass ihn, Sportunfall, Mister. In den Propeller meines Rennbootes gekommen ist vor einer Ewigkeit hier. Er schieße links so gut wie rechts. Möchten Sie nichts trinken? Gib ihm der Breitseite, Queen. Sind eingeladen, Mister. Dank auch. Noch was, Tintenfinger? Wow. Ah, da kommt Tamara. Halt dich ran, Sandy. Ja, Mann, die ist total abgefahren auf Publicity, Tintenfinger. Ist Chinooks direkte Konkurrenz, spielen auch übermorgen Parallelveranstaltungen. Wow, wow, wow. Hallo, Tamara. Hallo, Leute. Wow. Ich suche einen, der Rainbow heißen soll oder so. Wow. Oder so? Das ist der da. Hallo, Lady. Hab gestern euer Training gesehen. Klasse, sage ich. Klasse. Ich heiße Ram. Bin Spieler und lebe davon. Quer durch den Kontinent. Große Städte. Megalopolen. Hier die Turing Epsilon sind mir am liebsten. Aber auch die Leute in den kleinen Nestern sind irre scharf darauf, mit mir ins Geschäft zu kommen. Mir ihr Geld aufzudrängen. Das ich dann noch nehme. Ja, was denn sonst? Ist ja zum Überlaufen voll mit Implants. Blinkert wie ein Weihnachtsbaum. Muss ein Vermögen gekostet haben. Oh, der Club hat es wohl. Ist eine Frage der Reaktionszeit. Ohne die ist heute doch kein Match mehr zu gewinnen. Kein Match ohne Dope. Sido. Computer-Elektronik-Dope. Hört ihr das an, Chinook? Ja, ja, ja. Am Sonntag sind sie dran, Chinook. Ich bin da. Wir alle sind da. Der ganze Distrikt. Und halten die Daumen. Und ich roll mich jetzt. Bin voll. Wieder einmal randvoll, wie die Lady. Aber nicht mit diesen Scheiß-Implants. Scheiß-Implants. Total in. Wow, wow, wow. Lass sie dir in die Birne machen, unter die Schädeldecke, genau in die Zirbeldrüse. Mit Terminals unter dem Haaransatz und jeder Menge Leuchtdioden. Multifunktional. Gedächtnis, Reaktionsvermögen, Superfeeling. Jeder hat seinen Implant in der Rübe, ich natürlich auch. Bloß nicht dieser Chinook. Und das war der Punkt. Der Punkt, an dem eine neue Erwerbsquelle in sich zu kommen schien. Ergiebiger und weniger dreckig als Orleans Job. Was ich andererseits ahnte, war der Umstand, dass zu deren Erschließung ein Umweg vonnöten sein würde. Ein Umweg, der mir doch nicht ohne einen gewissen Reiz zu sein schien. Ein Drink? Warum nicht? Bloß kein Alkohol. Wieso? Wir sind im Training, Mann. Und ich habe den Alkoblocker im Implant. Software. Unzugänglich. Ist ein EIS davor. EIS? EIS. Echo India Sierra. Elektronisches Invasionsabwehrsystem. Oh nein. Da wird dir kurz übel, was? Du machst dir keine Vorstellung. Wer hat dir den verpasst? Den Blocker? Der Club. Der Boss. Alle Mädchen haben den Alkoblocker. Ich bin nur der Team-Captain. Das Sagen hat der Boss. Und was ist das für ein Club? Ich meine, wem gehört der Club? Dem Konzern. Und der Konzern? Meiner Familie. Wow, wow, wow. Magst du eigentlich Mädchen oder... Ich mag Mädchen. Nur Mädchen. Okay. Und ich mag Jungs. Naja, gelegentlich. Wir sind ja alle Mädchen im Team. Aber Jungs mag ich lieber. Dich zum Beispiel. Ich mag dich auch, Tamara. Aber sei vorsichtig. Mit mir machst du keinen Start. Ich bin nicht zum Herzeigen. Ich bin Spieler. Profi. Ich will dich ja auch nicht herzeigen. Bin auch Profi. Sportlerin. Wir alle leben vom Gewinn. Ich lebe davon, die anderen reinzulegen. Wenn keiner hinsieht, spielen wir auch schon mal faul. Ist doch klar, oder? Oder machen Kasse, wenn der gegnerische Club ein Angebot macht, das wir nicht ablehnen können. Ist doch klar, oder? No comment. Was machst du eigentlich im Distrikt? Spielen. Konkret? Dies und das. Kleinigkeiten. Der große Knüller ist Cyber Noon. Übermorgen. Gegen Chinook. Er ist der Star von Cyber Noon. Der Sheriff von Hadleyville. Der Distrikt ist total abgefahren auf Cyber Noon. Du musst den Marshall abknallen. Oder er knallt dich ab. Bisher hat Chinook noch alle abgeknallt. Obwohl er dauernd besoffen ist. Ist ein Geschäft. Wird gewettet. Hoch, sage ich dir. Chinook ist reich. Und jetzt möchtest du wohl auch reich werden, ne? Ich hab's nötig. Sieht man dir an, Spieler. Bisschen Pech gehabt in letzter Zeit. Na, das kommt und geht. So ist das Spiel. Du magst mich, ja? Okay. Ich mag dich, aber... Ich hab einen Wohnwagen. Wasserspülung, etc., etc. Hm? Wollen wir? Ne? Es gibt ein Handicap, Spieler. Das mit dem Alkoblocker ist nur die halbe Wahrheit. Die ganze Wahrheit ist, sie haben mir auch noch einen Sexblocker verpasst. Ach, du Scheiße. Setzt alle sexuellen Funktionen auf Zero. Lenkt alle erotischen Energien auf Konzentration und Leistungsfähigkeit um, sagen sie. Nur so kannst du ein Match gewinnen, sagen sie. Ich möchte aber, dass wir uns lieben, Tamara. Wenn schon, dann richtig lieben. Das willst du doch auch, oder? Im Prinzip ja. Aber wenn du mich nur berührst, fange ich an, dich zu hassen. Und was schlimmer ist, ich fange an, mich selber zu hassen. Ich liebe dich, aber du darfst mich nicht anfassen, wo du mich gerne anfassen möchtest. Und ich es gerne hätte, dass du mich anfasst. Aber wir können über alles reden. Ja, über alles. Reden können wir. Ist scheiße, ich weiß. There's a lady who all that glitters is gold and she's bought. Was wollte Tamara von dir, Rainbow? Das Paket. Mit dem 2048er. Hat Mäuse, das Mädchen, Mann und Mann. Hat gut gezahlt, echt gut. Chinook hätte ich nicht so viel abgenommen. Was war in dem Paket noch drin? Ich muss ja alle meine Sachen loswerden, verstehst du? Und wer den 2048er haben will, einziges Muster, muss halt ran. Die Dinger waren eben ein bisschen heiß geworden, wollte ich aus dem Laden haben. Na, was? Ja, Kreditkarten, einpacken. Zum Wegschmeißen. Zum Wegschmeißen, okay, okay. Und noch? Eine alte Smith & Wesson, volles Magazin, nicht zum Wegschmeißen. Na schön, geht mir ja eigentlich auch nichts an. Wollte nur wissen, was du so für Geschäfte machst. Machst du auch in Software? Kommt drauf an, was es sein soll. Ich brauche einen EES-Brecher. Für was? Datenbank? Sparkonten? Synthetic Language? Hologrammdecoder? Blockprogramm. Sexblocker. Ich kann mir da was denken. Oh Mann, nein, teuerster, leider. Tut mir leid. Höchstens Lolly könnte sowas haben. Oder beschaffen. Der macht in Software. Ruf Lolly an. Ja, das ist ein komischer Vogel, weißt du, der Lolly. Computerfreak, kleines Genie, spinnt aber meistens. Und geht nicht ans Telefon. Fucking Darwin District. Verkommen wir die ganze Megalopole. 32. Die Zusammenstellung der Implants erfolgt nach Ihrer Wahl unter unserer Beratung. Wir alle diese 100 Millionen Scheißhaufen auf diesem Kontinent. Anhäufung von Computern, Müll und Ramsch. 16. Dazwischen Pinten und Kneipen mit Huren, Strichern und Computerfreaks und chirurgische Salons. 8. In denen sie dir den Implant an die Zirbeldrüse bonden. Oder ein neues Handgelenk verpassen. Oder eine neue Niere. 6. Ich hab was, was du nicht hast. Was ganz Schönes. Oder eine neue Leber, wenn du die alte totgesoffen hast. Kannst du kaufen. In Läden zwischen Rekordern, Laptops, Computerchips. Möchtest du es mal sehen? Mal anfassen? Na komm schon. Alles Plastik und Chemie. Microchannel. Monomolekulare Faserplastik. Alles Poly. Carbonat, Ester, Ure, Vinyl. Wie die Straßenbeläge, die längst kaputt und zerfressen sind. 3. Wie die Cyberspace-Kabinen in den Peepshows, wo du dir von kybernetischen Huren einen runterholen lassen kannst. Und die kilometerhohen Äquipotentialgewölbe über der Megalopole. Minkowski-Quellflächen der kybernetischen Koordinatennetze, die überall lasergrün aufblitzen, wie Wetter leuchten und wieder verschwinden. Megalopole Turing Epsilon. Alan M. Turing, der den Computer erfunden hat. Vor ein, zwei, 300 Jahren. Wer weiß das heute noch? One. Wir empfehlen als Grundausstattung die Implantation des Matrix-Simulators. Das nur rein voraus. Scheiß Darwin District. Nur gut, um Knete zu machen. Denkst du? Denkst du zuerst? Dann fängt es an, dir zu gefallen. Nestwärme im kybernetischen Raum. In den imaginären Koordinatennetzen der virtuellen Realität, die die Wirklichkeit zersetzt und aufsaugt. Und zu deiner eigentlichen Wirklichkeit wird. Weil du selber zu 61% aus Silikon, VA, Implant-Chips, Microchannel, Poly und Kybernetik bist. Es gefällt dir, Mann. Es gefällt dir. Gefällt dir irre gut. Zero. And total holographic laser light display illusion. Hallo Lonnie, das ist Ren. Vielleicht machst du ein Geschäft. Du. Hey Lolly. Hey Rainbow. Zero power. Mann, kenn dich. Zero entropy. Hier ist Ren. Machst ein Geschäft, du. Zero hazard, zero problem. Ich sagte ja, er spinnt. Hey, Lolly! Wer ist das? Was wollt ihr? Zero Responsibility! Wollt ihr einen Song zu Ende hören? Ist nicht von mir, aber trotzdem gut. Echt gut, irre gut. Was mir nicht gefiel, war, was ich bei Lolly hörte und sah. Was ich da hörte, war Orleans Cyberpunk-Nonsense-Song. Die Signature seiner Sex-and-Crime-Disketten. Und was ich da sah, waren stapelweise Orleans-Disketten. Die Raubkopien. Während Rainbow mit ihm verhandelte, sah ich Lollys schwanenweißen Schwulenhals und vor meinem inneren Auge die Schlinge aus trikristalliner Diamantfaser, die Orleans mir gegeben hatte. Mit den kleinen Handgriffen hinter meinem Reißverschluss. Mann, oh Mann. Aber ich liebte Tamara und wollte Sheriff werden. Lolly hat das Programm. Kostet dich aber ein Schweinegeld, Ren. Zwei Riesen. Okay. Warst du glücklich? Was für eine Frage. Wow! Aber ich habe ein Problem. Was für eins? Ram. Ich glaube, ich verliebe mich in dich. Wow! Das ist nicht gut, echt nicht. Warum? Ja, warum? Gute Frage. Wir spielen nächste Woche in Manila und dann in Tokio und dann in Warschau. Wenn ich morgen Kasse gemacht habe, fliege ich mit. Nach Manila? Nach Manila? Warum nicht nach Manila? Tokio? Warschau? Es gibt überall Gentlemen, die gerne ihr Geld bei mir abliefern möchten. Und wenn nicht? Was, wenn nicht? Wenn du morgen nicht Kasse gemacht hast. Könntest du das Problem auf einfache Weise lösen, Tamara? Ich? Denk mal nach, Tamara. Köpfchen. Ganz intensiv. Du denkst doch nicht etwa an den Club. Den Konzern. Meine Familie. Oh, Ram. Pokerst du immer so hoch? Ehrlich gesagt, ja. Du bist doch ein Ganove, Ram. Und obendrein noch stolz darauf, oder? Ehrlich gesagt, auch ja. Oder nein. Ich weiß nicht. Es könnte sich schließlich was ändern. Unter bestimmten Bedingungen. Mit gewissen Hilfen. Verstehst du? Der Mensch ist ein wandelbares Wesen. Und manchmal gibt es doch auch Wendungen zum Guten, oder? Ich meine es jetzt sehr ernst, Tamara. Mein ganzes bisheriges Leben ist... Wow! Ist was? Okay. Okay. War nur eine Frage. Du bist jetzt müde. Sehr müde. Hast morgen dein Match. Und ich habe mein Match. Wollen wir schlafen? Hallo Leute, hier spricht Willi Schmieder. Und hier ist das Hafenstadt. Ihr Leute daheim an den Radioapparaten. Ihr Boys in den Tracks auf den Highways. In den Pinten und Kneipen, in den Helikoptern. Hoch oben im Space Orbit. Ihr Kranken in euren Betten. Hier ist... Nein, hier kocht bereits das Darwin-Stadion. Kocht vor Spannung. Cyberspace, Cybernoon. Das 242. Cybernoon-Meeting. Und wer trägt zum 25. Mal den Sheriff Stern? Ist Marshall von Hadleyville? Chinook, unser Chinook, unser sagenhafter Chinook. Und hier ist er schon, Chinook alias Marshall Will Kane. Haut wie Büffelleder. Und schon erhebt sich, wächst aus dem Spielfeld das lasergrüne Raumzeit-Koordinatennetz des Cyberspace, die grandiose Signature des kybernetischen Raums. Wächst in die Höhe gegen das Minkowski-Gewölbe, verliert sich, macht Platz für Hadleyville. Ja, jetzt entsteht vor unseren Augen die heiße, staubige Westernstadt Hadleyville, wie sie vor 100 und noch mehr Jahren, ich weiß gar nicht mehr vor wie viel 100, auf dem Gelände von United Artists aufgebaut worden war. Wächst vor unseren Augen aus dem Spielfeld heraus. Und hier, Leute, hier ist Hadleyville 1870 und nichts als Hadleyville. Und da drüben ist die Bahnstation der Western Railway. Und dahinter führen die Schienen ins Land, das sich weit, weit ausdehnt, bis an den Horizont. Und da sehe ich in der Ferne auch schon die Rauchwolke. Das ist ein Zug der Western Railway Company. Er kommt aus dem Nichts des Cyberspace und wird in Hadleyville halten. Wer wird heute Chinooks Herausforderer sein? Wer möchte gern den Stern des Sheriffs haben und die 100.000 kassieren? Und heute in Hadleyville seine Haut zu Markte tragen? Das Spiel wird einfacher gespielt, als die Leute es vor ein paar hundert Jahren im Kino sahen. Aber Frank Miller wird den Zug verlassen und durch die Stadt zum Office des Marshals gehen. Wen wird Chinook an sich herankommen lassen? 3 Meter, 2 Meter, 1 Meter. Ihr kennt ihn nicht. Niemand kennt ihn hier. Ram heißt er und kommt von irgendwo. Tamara liebte mich und ich liebte Tamara. Es war eine wunderbare Nacht. Aber ich wollte auch Sheriff werden. Und die 100 Riesen kassieren. Vielleicht auch mehr? Die meisten Wetter hatten nämlich auf Chinook gesetzt. Nur ein paar Asadeure auf mich. Den Newcomer, das Greenhorn. Die Quote wird hoch sein, wenn ich das Spiel gewinne. Er kommt von irgendwo und wird vermutlich wieder dahin gehen. Denn, Leute, es ist verdammt schwer, einem Profi wie Chinook den Sheriffstern abzujagen. Da steht er schon. Chinook lässt sich auf der Veranda seines Office die Linke am Colt. Und da kommt Ram. Und ich musste das Spiel gewinnen. Ich sah Chinook auf der Veranda lehnen. Die Cybersonne stand hoch im Himmel. High Noon. War gegen mich. Schien mir von oben in die Augen. Ich weiß nicht, ob das in dem Film auch so gewesen ist. In Cyber Noon war die Sonne für den Marshall. Aber ich musste zuerst schießen. Wie auch die Sonne stand und mich blendete. Und treffen. Zum Glück hatte ich den Yamaha Kontrastregler im Implant Chip. Jetzt sah ich deutlich den Sheriffstern auf Chinooks Brust. Rams Entfernung von Chinook beträgt jetzt nur noch 8 Meter. Wir wissen, dass Ram Spieler ist, Berufsspieler, 6 Meter. Und sah das feine Zittern der Konturen als Folge der elektronischen Bildverarbeitung im Cyberspace. Sah die fast gelangweilte Ruhe, mit der er mein Näherkommen betrachtete. Aber ich wusste, dass er nur einen veralteten 1024er implantiert hatte, an seiner Zirbeldrüse. Und daher nur ein Viertel meines Reaktionsvermögens. 5 Meter, 4 Meter, mit jedem Meter, den Renn jetzt näher kommt, verdoppelt sich sein Gewicht. Ich hatte den 2048er, Tamaras steckbaren 2048er, den sie von Rainbow gekauft hatte. Und den ich ihr, als sie schlief, gegen meinen 1024er austauschte. Unter dem Haaransatz im Nacken. Ich liebte Tamara. Ja. Vielleicht würde sie ihr Spiel heute verlieren. Ja. Ich liebte sie. Aber ich wollte Sheriff werden. Ich wollte mein Spiel gewinnen. Wir schalten jetzt auf 3 Meter. Spieler, links davon, Körperreaktion des Gegners, die an der Wahrnehmungsgrenze liegen, zu registrieren. 2 Meter. Jetzt richteten sich Scheinwerfer auch auf Chinook, was zu meinem Vorteil war. Der Yamaha-Helligkeitsregler zog nach. Ich sah die spontane Änderung an Chinooks Pupille. Der 2048er startete den Nanosekunden-Run. Wahnsinn! Totaler Wahnsinn! Oh, seht euch das an! Ihr Leute, seht euch das an! Chinook! Chinook! Chinooks Kontur vor mir wurde unscharf, franzte aus. Über ganz Hadleyville breitete sich das grün aufleuchtende Koordinatennetz des Cyberspace Showdown aus und verdichtete sich in der Position des Marshalls zu einer singulär geodätischen Linie. Chinook zerbarst in eine blutfarbene Wolke, die sich langsam verzog und nichts hinterließ. Du bist ein gottverdammter Schwein, Ram. Ich bin ein gottverdammter Spieler, Tamara. Wow. Und bleibe ein gottverdammter Spieler. Ich denke, wow. Liegen. Ein Ganove bist du. Ein Dieb. Ich hab dich an dich gewarnt. Du bist der abgefuckteste Sau, in dem ihr je begegnet ist. Wir haben unsere wow. Spiele gespielt. Ein Krimineller. Ein Verbrecher. Hast du einen Match verloren? Ich habe einen Match gewonnen. Wow. Wow. Vielleicht haben wir aber beide ein ganz anderes Match. Verloren. Tamara. Wir beide. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Wir liebten einander. Und ich hatte das Gefühl, eine sensuelle Stimulation von solcher Intensität noch nie erlebt zu haben. Tamara muss das feine, optische Zittern meiner Körperkonturen nicht bemerkt haben. Infolge der elektronischen Bildverarbeitung im Cyberspace. Die Empfindung war vollkommen. Ist was, Tamara? Ja, es ist was. Das da, du Schwein. Das ganze Magazin der Smith & Wesson. Ich bin Spieler. Davon lebe ich. Und lebe noch. Das Lebenselixier des Spielers ist seine Vorsicht. Tamara muss erstaunt gewesen sein. Anstelle meiner sechsmal durchlöcherten Leiche das grüne Koordinatennetz des Cyberspace Showdown aufleuchten. Und eine blutfarbige Wolke explodieren zu sehen, die sich allmählich verzog und nichts hinterließ. Nichts als einen leeren kybernetischen Raum in meinem Wohnwagen. Und so endete wieder einmal eine große Liebe. Schön, dich zu sehen. Und weil Geld immer noch Geld ist und mehr Geld ist als weniger Geld, dachte ich doch noch an Orleans Job. Und da ich jetzt wusste, wer Orleans Disketten kopierte und verschärmelte, sah ich wieder Lollys schwanenweißen Hals vor mir und fühlte die kleinen Griffe gut in meiner Hand liegen. Und sah die feine rote Linie, die Orleans trikristalline Diamantfaser in Lollys blütenweiße Haut zeichnete. Aber in physikalischer Echtraumzeit. Nicht im Cyberspace. Hey, come to Cyberspace. Enter the Cyberspace Consumer. Hey, we are Cyberpunks. Cyberpunks calling you. Cyberpunks are in. Cyber Nun. Ein virtuelles Hörspiel im kybernetischen Raum von Friedrich Bestenreiner. Es sprachen Orleans, Horst Mendroch, Ram, Christoph Zapatka, Rainbow, Henning Schimke, Chinook, Reinhard Schulert, Queen, Wiltrud Fischer, Tamara, Nana Spier, Sunday, Steffen Laube, Lolli, Tim Ruven-Glofka, Schmieger, Werner Hansch, Nutte, Lisa Heike Adler, Chirurg, Bert Oberdorfer und Liftführer, Erwin Brunn. Ton, Rudi Stückrath. Technik, Matthias Fischenich. Assistenz, Leonard Koppelmann. Musik, 440 Hertz, Veronika Kupczok und Arndt Sprung. Regie Norbert Schäffer. Sie hörten eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1995.